Andacht vom 10.03.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Es gibt ein paar Kapitel in der Bibel, von denen ich immer fasziniert bin. Es gibt einfach Stellen in der Bibel, die einen mehr ansprechen als andere. Wenn ich die Evangelien anschaue, mag ich Johannes am liebsten. Er spricht Dinge an, die die anderen Evangelisten nicht erwähnen. Zum Beispiel das Wort Jesu am Kreuz, es ist vollbracht. Davon erzählt nur Johannes. Die anderen erzählen von der Kreuzigung, aber nicht von Jesu Worten. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, da rekapituliert Johannes die letzten Tage Jesu breiter und ausführlicher als all die anderen. Seit meiner Kindheit bin ich sehr fasziniert von den letzten Stunden Jesu. Das regt meine Vorstellungskraft an. Ich stelle mir die Dinge gern vor. Dann wirkt es so lebendig, wenn man dann die Bibel liest. Ich habe heute früh ein bisschen in Johannes 16 gelesen. Da waren 12 Männer, die ihr Leben gegeben haben, um Jesus nachzufolgen. Sie verließen ihre Familien, sie folgten ihm überall hin. Viele waren Jünger, 12 Männer waren Apostel. Die hat sich Jesus erwählt. 3 wiederum waren Jesus näher als die anderen, Petrus, Jakobus und Johannes. Die nahm er zu besonderen Anlässen mit. Einer davon hatte eine besondere Liebesbeziehung zu Jesus. Aber das hatte nicht Jesus gemacht, Johannes hatte sich selbst entschieden. Ein anderer hatte auch eine besondere Beziehung zu Jesus. Er verriet ihn. Jesus sagte das nie. Er liebte ihn bis zum Ende. Matthäus, Markus und Lukas schreiben davon nichts. Also, du bist so nah an Jesus, wie du dich entscheidest, ihm nahe zu sein. Nicht wie Gott dir gibt, wie du entscheidest. Johannes entschied sich, Jesus immer nahe sein zu wollen. Johannes liebte Jesus mehr als alle anderen. Wir müssen aufhören, alles auf Jesus zu schieben. Wir erwarten von Jesus, dass er alles richtet. Falsch. Es ist unsere Entscheidung, wie wir mit Jesus umgehen. Wenn du das verstehst, geht vieles automatisch. Wenn ich aufwache, verbinde ich mich als erstes mit Jesus. Das geht bei mir automatisch. Manchmal wäre ich gern in einer anderen Welt und würde mir dann beim Schlafen zuschauen. Meine Frau sagt, dass ich im Schlaf rede. Aber wenn ich aufwache, muss ich sofort an Jesus denken und mit Jesus reden. Es ist, als hätte ich das auch im Schlaf getan. Ich kann gar nichts anderes tun. Wie viele von uns wachen auf und denken an Jesus? Oder denkt ihr erst an eure Aufgaben, eure Probleme? Wie gehe ich jeden Abend schlafen? Ich lese in der Bibel oder denke über Jesus nach, bevor ich die Augen schließe. Die Verse oder meine Gedanken werden mich wieder beschäftigen, wenn ich aufwache. Das ist mit Problemen aber genauso. Du hast sie in deinen Gedanken, wenn du einschläfst, und sie sind da, wenn du aufwachst. Wenn ich einschlafe mit Jesus im Herzen, werde ich auch mit ihm aufwachen. Johannes wird der Liebesapostel genannt, weil Johannes ein tiefes Verständnis für die Liebe hatte, konnte er das auch weitergeben. Das Gebot der Liebe steht nur im Johannesevangelium. Die anderen Evangelisten haben das nicht. Es gibt Menschen, die alles für diesen einen Menschen, Jesus, geben wollten. Doch Jesus sagt, ihr könnt nicht mit mir kommen. Johannes 14. Viele der Menschen, die Jesus nachfolgten, hatten eine falsche Auffassung von Jesus. Israel befand sich damals unter römischer Besatzung. Die Menschen mussten hohe Steuern zahlen, sie waren keine freien Leute. Die Menschen hofften, dass jemand aufstehen würde, um diesen Eindringling zu überwinden und zu vertreiben. Die Hoffnung war, dass jemand den Feind vertreiben würde. Das war auch die Sehnsucht der Jünger. Was sie nicht verstanden, Israel war das Königreich Gottes. Schaut euch Apostelgeschichte 1 an. Jesus versammelte seine Jünger, bevor er in den Himmel ging. Es wirkt absurd. Jesus hat ihnen erklärt, dass sein Reich nicht von dieser Welt war, aber in ihren Köpfen war, dass Jesus gekommen war, um das Reich Israel neu aufzurichten. Das fragten sie, das glaubten sie immer noch nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Sie meinten, der Mann, dem wir folgen, ist es wert. Er wird das Reich der Römer zerstören. Wir werden Macht haben. Die Söhne des Zebedäus, Matthäus 20, 20 bis 23, wollten rechts und links von Jesus sitzen. Viele erwarteten eine hohe Position auf dieser Erde. Wenn Jesus über Leiterschaft sprach, waren sie begeistert. Aber Jesus sagte, nein, so funktioniert das in meinem Reich nicht. Der Höchste soll den anderen dienen. Deshalb fragten sie sich, warum gehen wir noch mit dir? Was erwartest du von uns? Sie waren vermutlich öfter verwirrt. Dann kamen die letzten Momente. Jesus sagte ihnen all diese wunderbaren Dinge, die in Johannes 13 bis 16 stehen. Jesus sprach zu ihnen, ich sage euch noch was. Ihr könnt verfolgt werden, ihr könnt aus den Synagogen geworfen werden, ihr könnt gehasst werden, ihr könnt über die Erde zerstreut werden. Die Jünger kapierten nicht. Wozu? Ach, die Kapitel in Johannes 13 bis 16 sollten keine Trennung haben, sie gehören zusammen. Mich frustriert das, aber ich verstehe, dass wir die Verse und Kapitel brauchen, um die Verse zu finden. Robert Estienne, 1551, und Stefan Langton, 1206, haben die Bibel in Kapitel und Verse geteilt. Nur ein paar hundert Jahre früher. Ich werde sie fragen, warum sie das so gemacht haben, wenn ich sie treffe. Johannes 16,1. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Wir müssen unbedingt den Kontext lesen. Die Bibel warnt uns nie vor bösen Zeiten, um uns Angst zu machen, sondern damit wir uns vorbereiten. Viele Christen straucheln, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Sie hören mehr die Nachrichten dieser Welt als die Bibel. Denkt nach. Die Menschen senden mir täglich so viel über Impfung, Pandemie, Katastrophen auf der Erde. Jesus sagte uns sehr genau, was wir tun sollten. Wenn wir darauf nicht achten, werden wir straucheln. Jesus fährt fort in Vers 6. Weil ich dies zu euch gesagt habe, seid ihr betrübt. Dennoch sage ich euch die Wahrheit. Es ist zu eurem Vorteil, dass ich gehe. Aber ich lasse euch nicht allein. Mein Beistand wird zu euch kommen. Mein Herz explodiert hier fast. Ich bin so freundlich, dass ich euch alles gebe, was ihr braucht. Ihr braucht nicht zu straucheln, also sind die schlechten Nachrichten eigentlich die guten. Ein Christ wendet alle bösen Nachrichten in gute. Denn das Kreuz hat alles gewendet. Mit Jesus werden die schlechten Nachrichten gut. In der Mitte der Verwirrung erhalten die Jünger gute Nachrichten, die sie nicht verstehen. Aber Jesus weiß, der Heilige Geist wird euch leiten, trösten, führen. Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Er sagte ihnen, fürchtet euch nicht. Aber sie waren betrübt. Er sagte, lasst das nicht geschehen. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr euch nicht sorgen sollt? Was schlecht aussieht, ist gut bei Jesus. All die schlechten Nachrichten der Welt sind gut in Jesus. Warum? Jesus sagt es uns am Ende des Textes, Vers 23. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. An welchem Tag? Jesus sagt ihnen in Vers 22. Deshalb habt ihr jetzt Schmerz, aber dann werde ich euch wiedersehen. Wann? Am Tag der Auferstehung. Für eine kleine Zeit konnten sie Jesus nicht sehen. Es waren 3 Tage. Er war gestorben, dann ist er auferstanden. Dann werdet ihr mich nichts fragen. Mit dem vollbrachten Werk des Kreuzes ist alles beantwortet. Vers 33. Das habe ich zu euch gesprochen, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden. Jesus verneint nicht, Jesus spielt nicht mit seinen Jüngern. Er sagt ihnen nicht, alles wird gut, ich habe alles im Griff oder so. Er sagt ihnen, warum er ihnen das alles sagt, damit sie nicht straucheln. Ich möchte, dass ihr 2 Dinge versteht. Erstens, wir sollen uns nicht fürchten. Wie lächerlich ist das, dass Christen auf der ganzen Welt sich vor einem kleinen Virus fürchten? Wie gesagt, ich bin kein konspirativer Typ. Ich verneine den Virus nicht. Aber es ist für mich schockierend, wie die Menschen sich fürchten. Leute, wenn ihr das Durcheinander in der Welt seht, erschreckt nicht. Wir haben das buchstäblich ignoriert. Wenn du der Angst erlaubst, dich zu erfüllen, hast du Jesu Botschaft ignoriert. Für diese Aussage bin ich schon oft kritisiert worden. Wir denken, der Virus tötet, aber die Angst tötet viel mehr. Jesus hat die Angst sein Leben lang konfrontiert. Ich erzähle euch die schlimmen Dinge nicht, damit ihr Angst habt, sondern dass ihr euch vorbereitet. Jesus sagte seinen Jüngern die schlimmsten Dinge, damit sie sich darauf vorbereiten konnten. Und zweitens, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Der eine, von dem ihr dachtet, er würde das Reich Israels wieder aufrichten, der sagt, ich habe die ganze Welt überwunden, das Reich des Bösen ist besiegt. Deshalb könnt ihr alles, was in dieser Welt passiert, gelassen anschauen. Schaut ihm in die Augen und sagt, mein Jesus hat dich konfrontiert und besiegt. Sein Fuß steht auf deinem Genick. Das gilt für alle Situationen, in denen du dich befindest. Finanzen, Umstände, der Virus und so weiter. Schau der Situation in die Augen und sage zu ihr, ich glaube in meinem Herzen, dass Jesus dich besiegt hat. Wenn wir einmal kapiert haben, dass Jesus die Welt überwunden hat, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir die Angst in unser Herz lassen, wenn wir Nachrichten anschauen und uns damit befassen. Wir ignorieren Jesus. Wenn es überwunden ist, versucht nicht, es zu überwinden. Jesus wollte nie, dass ihr überwindet. Er wollte, dass ihr in seinem Sieg lauft. Jesus sagte nie, keine Angst, ich gebe euch die Kraft, die Welt zu überwinden. Preis dem Herrn, dass Jesus das nicht sagte. Er sagte vielmehr, ich tat es. Immer wenn ihr selbst überwinden wollt, ist das ein Verleugnen des Kreuzes. Ich denke an verschiedene Dienste oder Werke, die letztes Jahr gegen Covid gebetet haben. Sie begründeten das mit 2. Chronik 7,14. Mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Leute, das ist peinlich für uns Christen. Die Menschen wollten eingreifen und den Virus stoppen. Das ist schräg. Und dann das. Die Menschen beten ein Jahr, dass Gott Covid stoppt. Und es wird schlimmer? Jesus sagt, habt keine Angst, lebt in meinem Sieg. Eine andere Haltung macht Gottes Herz sehr traurig. Denkt nach, was wir tun. Ich spüre den Schmerz in Gottes Herz. wie die Menschen versuchen, den Sieg zu erringen. Das ist alles, was ihr heute tun müsst. Sagt zu euren Umständen, ich schaue auf dich, es ist vollbracht. Mein Jesus hat seinen Fuß auf deinem Genick. Und danke, danke, danke, mein Jesus, du hast es vollbracht. Noch etwas. Ich gebe keine Meinung bezüglich der Impfung ab. Geh zu Jesus. Erlaube keinem Menschen, dich zu bedrängen. Geh in dein Zimmer, frage Jesus. Wenn du dich für die Impfung entscheidest, hat kein Mensch das Recht, dich zu rügen. Wenn du dich dagegen entscheidest, auch nicht. Sagt den ganzen Tag lang Jesus Danke. Danke, danke, danke, den ganzen Tag lang. Das verändert euer Leben.